Ich kutschierte in der Kloake Bostons herum bis Mitternacht oder länger. Da ich Valerie nicht mehr suchte, wäre ich beinahe an ihr vorbeigefahren, was komisch war, wo sie doch eigentlich zu Hause in Lincoln sein sollte. Aber es war Valerie Haslam, gestylt und geschminkt, die da auf 10 cm hohen Pfennigabsätzen die Washington Street entlang spazierte. Fahr weiter, Alte. Hau ab! Warte doch mal. Mit Weibern mach ich's nicht. Verpiss dich! Steig ein, Valerie. Jerry macht sich riesige Sorgen um dich. Jerry? Für ein Girlie mit hohen Absätzen, einem engen Minirock und mehr als genug billigem Modeschmuck, um ein Ruderboot untergehen zu lassen, war sie verdammt schnell. Einen Block weit blieb sie auf der Straße und ich verfolgte sie mit dem Wagen. Dann bog sie in einen schmalen Fußweg zwischen zwei Häusern ab und mir blieb nichts anderes übrig, als auf die Bremse zu latschen und das Taxi in einem Parkverbot stehen zu lassen. Ich hätte sie gekriegt, aber sie verschwand ausgerechnet in einem Krankenhaus. Der Wächter musste wohl im Halbschlaf gewesen sein, als Valerie an ihm vorbeischoss. Mich wollte er aufhalten. »Notfall!« brüllte ich und hielt meinen Arm, als wäre er gebrochen. Die Flure hallten von den Stöckelschuhen. Im Fahrstuhl erwischte ich sie. Ein verhutzelter alter Mann beobachtete uns misstrauisch. »Ich will schreien! Gib mir die Handtasche! Lass los! Hey, du sollst hey, loslassen! Mister! Der ist taub! Leck mich doch!« Sie hatte es sich anders überlegt und kam anstandslos mit ins Auto. Sie hatte sich irgendein Zeug vorn in ihre Haare geschmiert und ihr Make-up mit kräftig farbigen Dreiecken übertrieben. Die Wirkung war punkig und billig, wie ihr Latex-Body. Aber ihre Augen waren eine Wucht. Hör mal, Cop, können wir nicht einfach vergessen, dass du mich gesehen hast? Was dagegen, wenn ich dein Radio anmache? Unglücklicherweise erwischte sie Rory Blocks Lovin' Whiskey. Und ich verstehe zwar nicht viel davon, wie man mit Alkoholikern zurechtkommt, aber ich weiß eine Menge über das Zusammenleben mit einem Koks-Fanatiker. Und Rory Block singt und klagt mit viel Gefühl über einen Burschen, der sich und alle fertig macht. Ich drehte das Radio sofort ab und sah doch tatsächlich, wie sich eine Träne durch Valeries Make-up arbeitete. Wohin schleppst du mich überhaupt? Sie war die ganze Zeit so zahm. Ich hätte Verdacht schöpfen müssen, aber ich war abgelenkt. Denn auf der Veranda vor meinem Haus saß ein Typ, von dem ich nie erwartet hätte, ihn dort noch einmal zu sehen. Scheiße, ist das ein Freund oder so? Oder so. Scheiße, was will er? Ey, du bist ganz rot. Sie hatte tolle Zähne. Teure, kieferorthopädisch verbesserte, reiche Mädchenzähne. Ich hoffte, wie verrückt das Ross zu Hause war, einigermaßen angezogen und nicht gerade damit beschäftigt, den Klempner zu bumsen. Schließlich konnte ich mich nicht gleichzeitig um Sam und um Valerie kümmern. Hallo, Sam. Sam, bitte schlag nicht Wurzeln, komm rein. Das ist Valerie. Ross, geh mit ihr in die Küche und gib ihr was zu essen, okay? Und pass auf, dass sie auch dort bleibt. Sie ist gerissen. Ich esse nichts. Auch gut, gehen wir nach oben. Ich war mir meiner zerzausten Haare und des getrockneten Schweißes auf meinem Rücken sehr bewusst. Darf ich mich setzen? Ungewohnt, dich privat zu sehen. Ich habe das lange genug vermisst. Das hier alles. Er setzte sich doch nicht. Seine Hände fummelten auf meinen Schultern und an meinem Nacken herum. Scheiße. Es war nicht das richtige Timing. Ich versuchte es ihm zu erklären, brauchte aber eine ganze Weile. Er roch wunderbar. Er schmeckte wunderbar. Es ist deine Haare riechen gut. Also, ich hab da diese Ausreißerin oben, mit der ich reden muss. Und dann ist da noch die Geschichte mit dem Polizeifahrzeug, das mich an einen Baum befördern wollte. Da ist eine Schmiergeldaffäre und ein Selbstmord, der keiner ist. Und was ich dir damit sagen will, Sam, ist, dass ich dich bitten möchte, ob wir die Sache nicht auf ein andermal verschieben können. Ja, ich hab dir auch was mitgebracht, ein Foto. Schau dir diesen Typen an. Und frag nicht, aus welcher Quelle ich das habe. Von der Zulassungsstelle, von der Ignung, Sam. Sam, bitte. Schau mal, Nelly am Steuer von genau so einem Wagen wie der dich fast gekillt hätte. Hör auf, Sam, bevor ich dich aufs Kreuz lege. Sam, bleib an der Sache dran. Nein, ich meine nicht an uns, Sam. Ja? Entschuldige, ich weiß, es ist spät. Ist mit dir alles okay, Carlotta? Deine Stimme klingt irgendwie komisch. komisch, so als wärst du gerannt. Muni, um's kurz zu machen. Maneli versteckt deine Zeugin und ich weiß auch ungefähr wo, das sag ich dir morgen. Sag mal, hast du was über Geoffrey Reardon rausgekriegt? Ich habe eine Kopie des Autopsieberichts. Ja und? Da muss doch was Merkwürdiges zu finden sein, oder? An einer Kopfseite des Burschen befand sich ein Bluterguss. Aber der Gerichtsmediziner vermutet, dass er an dieser Stelle mit seinem Kopf aufgeschlagen ist, als er gegen die Wagentür fiel. Es gibt auch keinen Abschiedsbrief. Die Akte ist praktisch geschlossen. Tut mir leid, Carlotta. Kann ich nicht noch zu dir kommen? Oh, Moni, nicht heute Nacht. Dieses Herzchen ist ein echter Härtefall. Schau mal endlich nach ihr. Ich möchte in Ruhe duschen. Bei Valerie kam ich mit meiner Methode, jeden zum Quasseln zu bringen, nicht weiter. Sie sah mich an, als ekle sie sich vor mir. Dabei war Samlex gegangen, wenn sie das meinte. Lass mich endlich pennen. Du stinkst. Wieso gehst du auf den Strich? Eine Hässle muss doch genug Geld zum Abhauen haben. Ich komme ja nicht ran. Ich bin 14. Und Geoffrey? In ein paar Tagen hat er mehr, als wir je ausgeben können. Du hast ihn geliebt. Er liebt mich. Warum sollte ich ihn nicht lieben? Er ist nicht eklig. Er ist tot. Carlotta! Carlotta! Da musste ausgerechnet das beschissene Bad unter Hochwasser stehen. Ich weiß nicht, wie die Klempner das fertig gekriegt hatten. Jedenfalls hatten sie den Absperrhahn so eingebaut, dass man nicht dran kam. Und als wir nach gut einer halben Stunde im Keller die Leitungen abgestellt und die Herren Handwerker herbeizitiert hatten, war Valerie abgehauen. Mit meinem Auto. Das Einzige, was mir blieb, war ihre Handtasche, die ich jetzt durchwühlte. Da war im ganzen Kram ein Notizheft. Ich war mir sicher, es war ein Teil ihres Tagebuches. Und als ich es gelesen hatte, lud ich meine 38er, steckte sie in die Jackentasche, lieh mir das Klempnerauto und jagte hinter Valerie her. Aber sie hatte fast eine Stunde Vorsprung. Und wenn ich sage, ich werde es Mama erzählen, dann sagt Daddy, das würde sie umbringen. Und falls ich es sonst irgendjemandem erzählen sollte, dann würde er die eben umbringen. Und dass mich kein Junge mehr heiraten wollte, falls es jemand erfahren würde. Geoffrey hatte das Tagebuch gelesen. Er musste zu Haslam gegangen sein und ihn erpresst haben. Geoffrey Reardon hatte nur an Geld gedacht und nur an sich. Er wusste, dass missbrauchte Jugendliche anfällig sind, gerade für Prostitution. Vielleicht hatte er gesagt, es ist ja nur für eine Woche, bis ich Geld habe, und das Mädchen vertraute ihm blindlings. Er hat die Liebe missbraucht wie der Vater den Leib und beide ihre Seele. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Jungfrau gewesen zu sein. Und wenn ich Nein sage, dann sagt er, er wird es mit Sherry machen. Aber Geoffrey sagt, wir holen deine kleine Schwester. Kannst dich drauf verlassen. Ich war überzeugt, dass sie heimlich ins Haus geschlichen war. Wie ich nach ihr, bis in den ersten Stock. Im Schein meiner Taschenlampe fand ich Valerie in ihrem Zimmer auf dem Bett. Sie blutete im Gesicht und neben ihr stand ein leeres Röhrchen. Sie stöhnte und ich war froh zu hören, dass sie überhaupt noch etwas spüren konnte. Ich hatte keine Ahnung, wie schlimm sie geschlagen und wie viele Tabletten ihr in den Mund gestopft worden waren. Die Medizin gehört meiner Frau. Rufen Sie einen Arzt oder gehen Sie mir aus dem Weg. Ihr Hausfriedensbruch kommt zu spät. Es war Valeries freie Entscheidung. Sie hat alles gestanden. Die ganze Affäre mit dem Dreckskerl. Ich habe ihr verziehen. Lassen Sie ihr den Frieden. Ich habe Ihre Tochter vor nicht mal 2 Stunden gesehen. Da war sie nicht verprügelt. Sie sollen aus dem Weg gehen. Es macht mir gar nichts aus, sie zu erschießen. Und diese kleine 22er ist gerade richtig. Weil ich das Kanönchen Valerie in die Hand drücken werde. Es ist ziemlich kitzlig, Kumpel, weil du an Schmauchspuren, Rückstände und solche Dinge denken musst. Klugscheißerin. 1. Er benutzte beide Hände, als hätte eine 22er einen Wahnsinnsrückschlag. Ich erschoss ihn einfach. Einfach durch den Stoff meiner Jacke. Die 38er hat durchaus einen Rückschlag. Meine linke Schulter fühlte sich an, als wäre mir der Arm abgerissen worden. Die Kugel erwischte ihn hoch auf der rechten Seite des Brustkorbs und wirbelte ihn herum. Seine Hände tasteten nach dem Türrahmen und schwerfällig sackte er zu Boden. Er machte kaum Lärm auf dem dicken Teppich. Ich ging zu ihm hinüber, zog meinen rechten Handschuh an und zwang seinen Finger auf den Abzug der 22er, einen Schuss in die Richtung abzufeuern, in der ich noch vor einem Augenblick gestanden hatte. Ein zweiter Schuss sprach sehr für Selbstverteidigung und Notwehr. Herr Slim schien nicht mehr in der Lage zu sein, irgendetwas zu leugnen.